die einen dauernden Schaden an Leib und am Geiste erlitten. So gilt unsere Anteilnahme den unzähligen Volksgenossen, die der würgenden Blockade erlagen. Die schwere Todesstunde, die viele Deutsche während des Krieges und auch nach dem Waffenstillstand in feindlicher Gefangenschaft erlitten, steht vor unserem geistigen Auge. In Ehrfurcht neigen wir uns vor dem unermesslichen Leid, das die deutschen Frauen, die Mütter, Witwen und Waisen erduldeten. Wir schließen in unser Gedenken ein, sowohl die große Armee der deutschen Soldaten, die in früheren Kriegen ihr Leben für das Vaterland gaben, als auch die Blutzeugen der nationalsozialistischen Bewegung, denen wir das neue Reich und auch die Sinngebung des heutigen Tages als Heldengedenktag mitverdanken. Angesichts der Allgewalt des Todes ehrt der deutsche Frontkämpfer auch die gefallenen Soldaten aus dem Lager der Gegner. Es gab für uns und gibt für die deutsche Wehrmacht und für unser Volk keine Schuld am Weltkriege und keine Schuld im Kriege. Mit blankem Schild sind wir in den Kampf gezogen und mit reiner Ehre gingen wir wieder daraus hervor. Und wie der deutsche Soldat im Kriege nur seine Pflicht erfüllte, ohne Hass, der den Gegner herabwürdigt, so bietet er auch heute dem einstigen Feinde die Hand zur Versöhnung, die getragen werden muss von gegenseitiger Achtung und von der Anerkennung der Ehre und der natürlichen Lebensrechte jeder Nation. Nie zuvor in der Weltgeschichte hat ein Kulturvolk größere Blutopfer gebracht und keines hat tieferes Leid erfahren als das deutsche Volk in den 4 Jahren des großen Krieges. Nie war deshalb auch die Dankeschuld der Nachfahren schwerer und drückender, als wir wie Lebenden abzustatten haben. Denkmal und Monumente blieben nur toter Stein und langloses Erz, wenn wir die Dankeschuld nicht als Herzenspflicht rügen. Dazu aber tut eines Not. Wir Häutchen, zumal die Jugend, die das Geschehnis nicht erlebte, müssen dem Opfer unser Gefallen den rechten Sinn geben. Wir müssen ihr Vermächtnis richtig erkennen, um es ganz zu erfüllen. Von hier aus ergibt sich auch die Antwort auf die so oft gestellte Frage: Wozu das Leid? Wozu die Opfer? 15 Jahre freilich mussten vergehen, bevor wir diese Fragen klar und wahr beantworten konnten. Es waren die Jahre der Widerstandslosigkeit, der Beschönigung der Niederlage, der Zufriedenheit in der Ohnmacht, des mangelnden Glaubens an die Idee des Vaterlandes. Manchmal konnte es scheinen, als ob aller Heldenmut und alle Opferbereitschaft vergeblich gewesen war und in den Folgen des Zusammenbruchs, der Wirtschaftsnot und der moralischen Zerrüttung drohten der Selbstbehauptungswille und die Kraft zur Erneuerung von Staat und Volk mehr als einmal zu ersticken. Überall aber regten sich gesunde Gegenkräfte, männliche Entschlossenheit und nüchterner Arbeitssinn, die einen starken und sauberen Staat, ein gleichgesinntes und ehrliebendes Volk erstrebten. Allein der innere Hader, Klassenkampf und Standesdünkel verhinderten immer wieder den Durchbruch zum neuen Deutschland. Hier ist aber die Wehrmacht zu nennen, die abgesetzt von den politischen Wirren eine Tätigkeit des Wirklichen treiben konnte. In dem Führer der revolutionären nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei und in der Gestalt des Feldmarschalls von Hindenburg trafen sich symbolisch jene zwei Kraftströme, die im Fronterlebnis des Weltkrieges geboren waren, auf getrenntem Wege dem gemeinsamen Ziele zustrebten. Am 30. Januar 1933, da mündete alles, was gut und was stark war im alten Deutschland, in die mächtige Bewegung ein, die das neue Deutschland schuf. Die Tradition der alten preußisch-deutschen Wehrmacht, wohlbehütet von der Reichswehr im Zweifrontenkampf gegen Versailles und gegen das System von Weimar, verband sich mit dem stürmischen Erneuerungsdrang der nationalsozialistischen Partei. Die Aufgabe, die das vergangene Jahrhundert gestellt und die es vergeblich sich abgemüht hatte, wurde jetzt gelöst. Der Nationalsozialismus vereinigte den nationalen Willen zur Wiederherstellung der außenpolitischen Geltung des Reiches mit dem nicht minder wichtigen sozialistischen Streben nach einer grundlegenden Neubildung, Neuordnung des inneren und gesellschaftlichen Lebens des deutschen Volkes. Wohl aber können wir heute im Rückblick auf die Vergangenheit mit gutem Gewissen sagen, unsere Toten sind nicht umsonst gefallen. Das Leid und die Opfer waren nicht vergebens. Wir haben jetzt das Eingefolg im geeinten Staat. Klassenhass und Kastengeist sind überwunden von der Erkenntnis der Schicksalsgemeinschaft aller Deutschen. Mit aller Zähigkeit und ungeahnten Erfolg wurde der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und Not geführt, wie dem deutschen Bauern neue und gesunde Grundlagen für seinen Dienst am Volke gegeben wurden, so werden wir auch nicht ruhen in der Verfolgung des Zieles, den deutschen Arbeiter einen wohnlichen Platz im Hause der Nation zu geben. Aus dem Selbstvertrauen, dem Glauben und der Zuversicht des Volkes schöpfte eine zielsichere Außenpolitik die Kraft, um auf friedlichem Wege Deutschland den gebührenden Platz in einem befriedeten Europa zurückzugeben. Indem die Reichsregierung am gestrigen Tage das Gesetz über den Aufbau der deutschen Wehrmacht kündete und mit dem allgemeinen Wehrpflicht wieder, in der die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt wird, ist die Grundlage für die Sicherheit des Reiches geschaffen. Für das innen- und außenpolitische Leben unseres Volkes ist damit die deutsche Wehrmacht im Begriff, wieder das zu werden, was sie einst war und was sie sein muss. Nach innen eine Schule der Nation, für die Erziehung unserer Jugend im Geiste der Wehrhaftigkeit und der opferbereiten Vaterlandsliebe. Und nach außen der völlig gleichberechtigte und gleichbefähigte Hüter und Wächter des Reiches. Wenn heute auf Befehl des Führers und Reichskanzlers an den Fahnen und Standarten der alten Armee das Ehrenkreuz für Frontkämpfer angebracht wird, dann grüßt damit die junge Wehrmacht die toten und die lebenden Kameraden des alten deutschen Feldheeres. Auf 1000 Schlachtfeldern, die Männer vom Skagerrak, vom Coronel und von der U-Boot-Waffe, die Kampfgenossen von Richthofen, Stölke und Immelmann. Die Wehrmacht dankt aus tiefem Herzen ihrem Oberbefehlshaber für diese Ehrung der ruhmbedeckten Feldzeichen. In stolzer Trauer gedenkt sie und mit ihr das deutsche Volk in dieser Feierstunde des großen Soldaten, der diesen Fahnen auf den Schlachtfeldern von Königgrätz und Saint-Privat gefolgt war, der im Weltkriege unverwänklichen Lorbeer um sie flocht, der ihnen vor 2 Jahren mit dem neuen Staat eine würdige neue Heimat gab und der jetzt im Denkmal von Tannenberg inmitten seiner toten Soldaten ruht. Der Feldmarschall von Hindenburg ist heimgegangen. Noch aber leben viele seiner Kampfgenossen. Wir gedenken ihrer in Ehrfurcht und Dankbarkeit. Wir gedenken zumal des Mannes, der vom glorreichen Beginn bei Tannenberg an durch den heroischen Ablauf des großen Krieges hindurch an seiner Seite stand. Des Mannes, dessen Kraft wie Atlas eine Welt auf den Schultern trug. Wir neigen uns vor dem Feldherrn Ludendorff. Wie rasch verflacht oft das Bewusstsein vom gewonnenen Großen. Wie scharf ist manchmal der Blick für das noch nicht ganz Gelungene. Wie sehr wächst aber auch die Erkenntnis, dass der Gehalt einer tragenden Idee stärker ist als das unzulängliche Menschen. Das Erkennen und Begreifen der Idee des neuen Reiches, das allerpersönlichste Vertrauen zum Führer, dann aber auch zu sich selbst, zu ihrer Geschlossenheit und zu ihrem reinen Wollen, das sind die Grundlagen unserer Wehrmacht. Der Tod unserer Soldaten konnte nicht das Alte bewahren. Aber wir wissen jetzt, dass auf den Schlachtfeldern eine Saat für ein neues Reich gelegt wurde. Eine Niederlage ist nichts Endgültiges. Sie ist kein Schicksalsschlag, der zwangsläufig zum Niedergang führen oder den begonnenen Niedergang zu Ende führen muss. Wichtig ist nur, was ein Volk aus einer Niederlage macht. Wahr ist, und die Welt muss sich daran gewöhnen, dass Deutschland nicht an seiner Niederlage starb. Es ist uns bestimmt, dass Deutschland wieder den gleichberechtigten Sitz unter den großen Völkern einnehmen wird. Gleichberechtigt in allen Bezirken des politischen und wirtschaftlichen Handels und Wandels eines Volkes. Völlig gleichberechtigt aber auch in dem elementaren Bedürfnis eines Volkes für seine Sicherheit, seine Verteidigung und Ehre mit den Mitteln zu sorgen, die jedem Volke als ein natürliches Lebensrecht gegeben ist. In allen unserem Tun, in allem Handeln und Dulden wollen wir aber nicht müde werden, uns des Opfertodes unserer Gefallen würdig zu erweisen. Wir müssen im Leben die gleiche Hingabe und Vaterlandsliebe bewahren, die Sie im Sterben bewiesen. Wir wollen in dieser Stunde abschwören, dem Ungeist des Eigennutzes, der Selbstsucht und der Überheblichkeit. Wir wollen uns bekennen zu den Idealen eines starken, wehrhaften und stolzen Deutschlands, das nie mehr kapituliert und nie mehr seine Unterschrift unter Verträge und Abmachungen setzen wird, die seine Ehre, seine Sicherheit und sein Lebensrecht beeinträchtigen. Wir wollen aber auch im Weltkriege eine Katastrophe sehen, deren Wiederholung wir und unseren kommenden Geschlechtern ersparen müssen. Europa ist zu klein geworden als Schlachtfeld für einen Zweiten Weltkrieg. Zu wertvoll sind seine Kulturgüter, um sie aufs Neue der zerstörenden Wirkung neuzeitlicher Waffen auszusetzen. Da alle Staaten über die gleichen Kriegsmittel verfügen, so kann ein neuer Krieg nur eine Selbstzerfleischung sein. Wir Deutsche brauchen keine Revanche, weil wir in den 4 Jahren des großen Krieges Ruhm genug für kommende Jahrhunderte geerntet haben. Wir glauben an die Neuordnung Europas und der Welt auf friedlichem Wege. Sofern sie den natürlichen Lebensgesetzen der Nation Rechnung trägt und nicht aus starrer Beharrung auf überholte Zwangsmaßnahmen ihr Unrecht ableitet. Wir wollen den Ausgleich und die Versöhnung unerträglicher Spannungen in einem Frieden, der allen Völkern gleiches Recht und gleiche Sicherheit bietet. So sehen wir in Klarheit und rückhaltslosem Vertrauen zu unserem Führer, wie Saatreifen, die unsere toten Helden ausströmten und deren Erntetag uns geben wird, ein Reich der Einigkeit, der Stärke und der Ehre, ein Deutschland des Friedens in einem befriedeten Europa. So deuten wir das Opfer der Gefallenen. Zu ihrem Gedächtnis wollen wir uns erheben und sie in Ehrfurcht und unauslöschlicher Dankbarkeit mit den alten, ruhmbedeckten Fahnen grüßen. Amen.